Hier sind wieder Chip und Chap mit dem fetten Gangster-Rap. Und jetzt geht es um eine Person, die in einem Block wohnt. Ja, es geht um Baby Blocksberg. Check das! Baby Blocksberg, die kleine Hexe! Du meinst, von ihr träumt! Und ich werde euch immer helfen, denn sie ist einfach so frei! Baby Blocksberg, die kleine Hexe! Komm und zeig uns, was du kannst! Wir mögen deine Streiche! Wir hexen, du lachst, wir tanzen! Kommst du uns, Baby Blocksberg! Sei unser Freund, Baby Blocksberg! Wir sind gespannt, Baby Blocksberg! Was heute wieder macht! Ding, ding, ding!